Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung Treffpunkt Salzburg diskutiert mit dem Schüler Daniel, der Sportlehrerin Anna Binder und Herrn Professor Fuchs zum Thema Noten im Sportunterricht. Grüß Gott und guten Tag. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Salzburg und Umgebung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Treffpunkt Salzburg, der täglichen Nachmittagssendung mit interessanten Themen aus und über Salzburg. Heute habe ich 3 Gäste bei mir im Studio. Und zwar Daniel. Hey, servus. Ich heiße Daniel, bin 12 und ich gehe aufs Gymnasium. Weiter ist bei uns Frau Binder. Grüß Gott. Ich bin Anna Binder, habe letztes Jahr mein Studium abgeschlossen und arbeite zum ersten Mal als Sportlehrerin. Und schließlich den Herrn Professor Fuchs. Also ich bin Paul Fuchs, ich bin Professor für Sportdidaktik an der Universität Wien. Und eine meiner Aufgaben ist es, unsere Studenten, die Sportlehrer werden wollen, bei ihren Pflichtpraktika zu betreuen. Das sind also unsere Studiogäste. Und unser heutiges Thema ist Noten im Sportunterricht. Aber zuerst einmal zu dir, junger Mann. Daniel, du hast dich bei der Schulbehörde beschwert. Warum denn? Mein Sportlehrer gibt den Mädchen bessere Noten als den Buben, auch wenn die Mädchen gar nicht besser sind. Wenn ein Mädchen und ein Bub gleich weit springen, dann kriegt das Mädchen dafür mehr Punkte und dann hinterher eine bessere Zeugnisnote. Das fand ich ungerecht. Herr Professor Fuchs, ist das ein Einzelfall? Leider nicht, ganz im Gegenteil. Aus ganz Österreich hören wir das und auch über andere Probleme mit den Sportnoten, obwohl das schon lange nicht mehr so sein sollte. In meinem Praktikum, Entschuldigung, Herr Professor Fuchs. Aber bitte, Frau Binder, schließlich waren Sie ja letztes Jahr meine beste Praktikantin. Danke. Ja, also in den beiden Schulen, in denen ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich das, was Daniel sagt, auch gesehen. Vor allem bei älteren Lehrern. Vermutlich, weil sie immer noch denken, dass Mädchen in diesem Alter schwächer sind als die Buben. Aber das stimmt doch gar nicht. Ein Schulfreund von mir, der, hat mir gesagt, dass die Mädchen in meinem Alter noch genauso stark sind wie die Buben. Der hat gesagt, dass das erst später anders wird. Und meine Mutter hat das auch im Internet gefunden. Sag mal, Daniel, das mit der Beschwerde, hast du das ganz allein gemacht? Das ist doch sicher gar nicht so einfach. Doch, eigentlich schon. Meine Mutter hat mich mit dem Auto zur Schulbehörde gebracht. Das wollte sie unbedingt. Aber in die Schulbehörde bin ich dann allein rein. Alle waren sehr freundlich. Es gab fertige Formulare, die man nur ausfüllen musste. Nein, das war kein Problem. Und ich frage aus beruflichem Interesse, hat die Schulbehörde reagiert? 2 Leute von der Schulbehörde haben bei uns im Sportunterricht zugeschaut und dann auch mit dem Lehrer gesprochen. Für dich, Daniel, war das sicher ein Erfolgsgefühl, dass da jemand an eure Schule gekommen ist. Aber hat das geholfen? Ist die Situation besser geworden? Hab nicht den Eindruck. Das überrascht mich leider überhaupt nicht. Und dass Mädchen und Buben unterschiedlich behandelt werden, ist nicht das einzige Problem. In der Theorie wissen alle, dass heute für die Note nicht nur die rein sportliche Leistung zählt, sondern auch noch andere Sachen. Zum Beispiel, ob ein Schüler sich anstrengt, ob er besser wird, ob er fair spielt. Weil das eben genauso wichtig. Ja, und vielleicht sogar noch wichtiger ist, damit Schüler auch nach der Schule noch Lust haben, sportlich aktiv zu sein. Und warum machen die Lehrer das dann ganz anders? Weil das in der Praxis, im Lehreralter, gar nicht so einfach ist. Für eine sportliche Leistung kann man ganz einfach eine Note geben. So weit gesprungen, so schnell gelaufen, also die Note. Bei den anderen Sachen, also zum Beispiel, ob einer fair spielt, ist es nicht so einfach. Dazu kommt, dass auch die meisten Schüler und Eltern finden, dass die sportliche Leistung die größte Rolle spielt. Doch da können Sie, Herr Professor Fuchs, mit Ihrer Erfahrung an der Universität sicher viel mehr dazu sagen. Wir wissen, dass es wichtig ist, dass die Schüler, aber die Eltern auch, verstehen und akzeptieren, wie Noten gegeben werden. Sonst gibt es viele negative Reaktionen und Probleme. Und da muss gerade für den Sportunterricht noch viel getan werden. Wichtig sind dabei Gespräche der Lehrer mit den Eltern und Schülern. Und da gibt es mittlerweile Projekte, selbstverständlich auch von der Universität Wien, die direkt in der Schule die Lehrer dabei unterstützen. Und an diesen Projektschulen läuft die Sache inzwischen auch besser. Auch gibt es andererseits eine große Diskussion darüber, dass es für Sport und auch für andere Fächer wie Kunst oder Musik überhaupt keine Noten geben sollte. Und warum eigentlich nicht für alle Fächer? Das wäre doch echt super. Das ist nicht so einfach, wie du denkst, Daniel. Noten helfen dir ja auch zu sehen, wie gut du bist, ob du dich verbesserst oder verschlechterst. Tja, und dann gibt's noch die Diskussion, ob Sport vielleicht kein Pflichtfach mehr sein sollte. Zumindest in den höheren Klassen. Naja, dass es Sport gibt, finde ich eigentlich schon gut. Viele Kinder und Jugendliche bewegen sich heute ja kaum noch. Und da ist die Mehrheit der Schüler derselben Meinung wie du, Daniel. Aber wie gesagt, es kann sicher noch viel getan werden, um den Sportunterricht und den Schulsport allgemein besser zu machen. Aber darüber werden wir dann ein anderes Mal sprechen. Denn unsere Sendezeit ist leider vorbei. Herr Fuchs, Frau Binder, Daniel, vielen Dank für diese interessante und sehr lebendige Diskussion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiederhören. Bis morgen um dieselbe Zeit. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Grüß Gott und guten Tag. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Salzburg und Umgebung. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Treffpunkt Salzburg, der täglichen Nachmittagssendung mit interessanten Themen aus und über Salzburg. Heute habe ich drei Gäste bei mir im Studio. Und zwar Daniel. Hey, servus. Ich heiße Daniel. Bin 12 und ich gehe aufs Gymnasium. Weiter ist bei uns Frau Binder. Grüß Gott. Ich bin Anna Binder, habe letztes Jahr mein Studium abgeschlossen und arbeite zum ersten Mal als Sportlehrerin. Und schließlich den Herrn Professor Fuchs. Also ich bin Paul Fuchs. Ich bin Professor für Sportdidaktik an der Universität Wien. Und eine meiner Aufgaben ist es, unsere Studenten, die Sportlehrer werden wollen, bei ihren Pflichtpraktika zu betreuen. Das sind also unsere Studiogäste. Und unser heutiges Thema ist Noten im Sportunterricht. Aber zuerst einmal zu dir, junger Mann. Daniel, du hast dich bei der Schulbehörde beschwert. Warum denn? Mein Sportlehrer gibt den Mädchen bessere Noten als den Buben. Auch wenn die Mädchen gar nicht besser sind. Wenn ein Mädchen und ein Bub gleich weit springen, dann kriegt das Mädchen dafür mehr Punkte und dann hinterher eine bessere Zeugnisnote. Das fand ich ungerecht. Herr Professor Fuchs, ist das ein Einzelfall? Leider nicht, ganz im Gegenteil. Aus ganz Österreich hören wir das und auch über andere Probleme mit den Sportnoten, obwohl das schon lange nicht mehr so sein sollte. In meinem Praktikum, Entschuldigung, Herr Professor Fuchs. Aber bitte, Frau Binder. Schließlich waren Sie ja letztes Jahr meine beste Praktikantin. Danke. Ja, in den beiden Schulen, in denen ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich das, was Daniel sagt, auch gesehen. Vor allem bei älteren Lehrern. Vermutlich, weil sie immer noch denken, dass Mädchen in diesem Alter schwächer sind als die Buben. Aber das stimmt doch gar nicht. Ein Schulfreund von mir, der hat mir gesagt, dass die Mädchen in meinem Alter noch genauso stark sind wie die Buben. Der hat gesagt, dass das erst später anders wird. Und meine Mutter hat das auch im Internet gefunden.